Kapitel 01. Biblische Versorgung. Einleitung. Über ein Thema wie Geld zu schreiben, ist eine sensible Angelegenheit, denn es berührt viele Bereiche unseres Lebens. Ich versuche in diesem Buch eine ausgewogene Sicht über Geld, Wohlstand und Wohlergehen zu vermitteln. Dabei möchte ich gleich zu Anfang betonen, dass ich keineswegs der Meinung bin, hier schon die ganze Wahrheit erkannt und den gesamten Durchblick zu diesem Thema zu haben. Was ich hier vorstelle und mit dir, lieber Leser, teilen möchte, schreibe ich in aller Demut. Es ist meine Überzeugung, zu der ich nach 30 Jahren intensiven Bibelstudiums und persönlicher Erfahrungen gelangt bin. In der Bibel gibt es ca. 800 Verweisstellen zum Thema Gebet, weniger als 800 zum Thema Glauben, aber mehr als 2000 zum Thema Geld. Das sollte uns nachdenklich machen. Warum sollte Gott so viel über ein Thema sprechen, wenn es nicht wichtig wäre? Unser Lebensstil als Christ sollte sich auf jeden Bereich unseres Lebens und auch auf unseren Umgang mit Geld auswirken. In der Schrift finden wir die Antworten auf alle unsere Lebensfragen. Jesus hat in mehr Bibelstellen über Geld und materielle Güter gesprochen als über Himmel und Hölle zusammen. Der große Reformator Martin Luther sagte einmal, der Verstand, der Geist und die Geldbörse eines Menschen müssen erlöst werden. In mehr als 35 Jahren meines Dienstes habe ich festgestellt, dass die meisten Tragödien und Schmerzen im Leben von Menschen durch ihre falsche Einstellung gegenüber Geld verursacht worden sind. Und aus dem gleichen Grund haben viele von ihnen ihr Feuer und ihre Leidenschaft für Jesus verloren. Heißt das nun, dass Geld das Problem ist? Ganz und gar nicht. Geld ist nie das Problem. Das Problem besteht darin, dass wir ein falsches und nicht schriftgemäßes Verständnis von diesem Thema haben. Sex und Alkohol haben das Leben von vielen Menschen zerstört. Aber das bedeutet nicht, dass Sex und Alkohol das Problem sind. Das Problem ist der Missbrauch von Sex und Alkohol. Wir neigen dazu, die Bibel durch die Brille unserer Erziehung, unserer Kultur, Religion oder vorgefassten Meinung zu lesen. Das ist sehr gefährlich, denn dadurch lesen wir die Bibel voreingenommen und interpretieren Dinge in sie hinein, die dort nicht stehen. Vor einigen Jahren traf ich die Entscheidung, die Bibel so zu lesen, als wäre es das erste Mal und war fest entschlossen, alles, was ich darin lesen würde, als absolute Wahrheit anzunehmen. Diese besondere Übung hat starke Auswirkungen auf mein Leben gehabt. Ich werde in diesem Buch viele persönliche Geschichten erzählen. Ich möchte nicht mit ihnen prahlen und ich möchte auch keine Aufmerksamkeit auf mein eigenes Leben lenken. Ich möchte dich einfach einladen, mit mir auf die Reise zu gehen und zu entdecken, was Gott zum Thema Geld zu sagen hat. Sind Wohlstand und Wohlergehen biblisch? Meiner Meinung nach bedeuten Wohlstand und Wohlergehen, dass wir alles haben, was wir brauchen, um den Willen Gottes in unserem Leben umsetzen zu können. Aber meine Meinung ist nicht wirklich wichtig. Lass uns schauen, lieber Leser, was die Bibel zu diesem Thema zu sagen hat. Wir werden feststellen, dass sich Wohlstand und Wohlergehen in der Bibel nicht auf Geld beschränken. Im englischen Neuen Testament werden die Worte prosper und prosperity, erfolgreich sein, im Wohlstand leben etc., nur viermal verwendet. Diese versammelte er samt den Arbeitern desselben Faches und sprach: Ihr Männer, ihr wisst, dass von diesem Gewerbe unser Wohlstand, englisch prosperity, kommt, RIPG 19,25. Als der aber herbeigerufen worden war, fing Tertullus an, ihn anzuklagen, und sprach, dass wir in großem Frieden leben unter dir und dass diesem Volk viele Wohltaten, prosperity, widerfahren sind durch deine Fürsorge, edelster Felix, RIPG 24,2. Es geht in diesem Buch im Englischen um die Worte prosper und prosperity. Im Deutschen geht ein ganzes Wortfeld auf diese Begriffe zurück. Dieses Wortfeld umfasst Begriffe wie Wohlstand, Wohlergehen, Wohltaten, gelingen haben, gesegnet sein, erfolgreich sein, gut gehen, gedeihen etc. An jedem ersten Tag der Woche lege ein jeder von euch bei sich etwas zurück und sammle an, so viel ihm möglich ist, as he may prosper, damit die Sammlung nicht erst dann geschieht, wenn ich komme, 1 Kor 16,2, Lut 1984. Mein Lieber, ich wünsche, dass es dir in allen Dingen gut gehe, prosper, und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht, prosper, 3. Chö 1,2, Lut 1984. Im Griechischen wird dieses Wort hauptsächlich im Sinne von erfolgreich sein, gedeihen, zu Wohlstand kommen, verwendet. Es ist sehr interessant, dass es im Neuen Testament kaum eine Lehre über Wohlstand gibt. Wie kommt das? Darauf werde ich später noch detaillierter eingehen. Aber ich glaube, dass die Briefschreiber des Neuen Testaments, als sie die Gläubigen darüber lehrten, wie der Lebensstil im Neuen Bund aussieht, davon ausgingen, dass sie verstanden hatten, dass Wohlstand und göttliche Versorgung ein Teil des Erlösungsgeschenks sind, das uns durch das wunderbare Leben in Christus zuteil wird. Im Alten Testament wird das Wort Prosperity, Wohlstand, Wohlergehen, sehr häufig verwendet. Im hebräischen Urtext werden verschiedene Worte für Prosperity benutzt: Fortschritt machen, erfolgreich sein, sich lohnen, sich rentieren, aufwachsen, heranwachsen, reich sein, Großes vollbringen, Einblick, Verständnis, Erkenntnis haben, klug, umsichtig handeln, Vollständigkeit, Sicherheit, Gesundheit. Möchte Gott seine Kinder segnen? Wenn wir die Bibel studieren, können wir nur zu der einen Schlussfolgerung kommen, nämlich, Gott möchte, dass es seinen Kindern gut geht. Als Gott die Erde geschaffen hat, hat er sie verschwenderisch schön gestaltet. Er hat den Garten Eden nicht nur notdürftig ausgestattet, damit Adam und Eva gerade so genug hatten, sondern er wollte, dass sie den Überfluss genießen. Das zeugt von Gottes Großzügigkeit. Gott hat Adam und Eva nicht zuerst mit einem Katalog von Regeln und Anweisungen ausgestattet, sondern sie mit Überfluss gesegnet. In 1. Mose 1, 27 bis 28 heißt es: Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan, und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Viele Christen haben ihr Augenmerk auf das Gebot Gottes gerichtet, dass Adam und Eva fruchtbar sein und sich multiplizieren sollten. Das ist in einer Weise auch legitim, denn es war das erste Gebot, das Gott den Menschen gab. Aber bevor Gott ihnen dieses Gebot gab, hat er etwas sehr Bedeutsames getan. Er segnete sie. So sieht wirklicher Wohlstand aus, den wir schon ganz am Anfang der Bibel finden. Wir werden niemals in der Lage sein, den Plan Gottes für unser Leben zu erfüllen, es sei denn, er versorgt uns mit allem, was wir dafür brauchen.